Wir müssen dem weiblichen Geschlechte eine weibgemäße Schule schaffen. Die Mädchenausbildung ist viel zu sehr Abklatsch der Knabenbildung. Die ganze Sorge um das Schulschicksal der Knaben ist auf die Mädchen ausgedehnt worden. Immer mehr hat sich die Seuche der Abituriasis auf die Mädchen übertragen. Eine Frau, die nicht kochen kann, ist ein Krüppel, auch wenn sie Gleichungen vierten Grades lösen kann.